Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 9. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Schau mal, wie viel Zuversicht Paulus hat. Sie waren eine Gemeinde, in der es drunter und drüber ging. Sie lebten in schrecklicher Sünde, dennoch hatten sie Glauben und warteten auf die Ankunft Jesu. Schau auf sein Vertrauen. Paulus sagte, er wird euch fest und stark halten bis ans Ende. Er spricht also von Jesus. Mit er meint Paulus Jesus. Also glaubt Paulus, obwohl die Gemeinde im Chaos steckt, dass Jesus sie bis zum Ende stark halten wird. Eine Frage: Was würde passieren, wenn wir das für unser eigenes Leben glauben würden? Was würde passieren, wenn wir tatsächlich glauben würden, dass Jesus uns stark hält? Was würde passieren, wenn wir tatsächlich glauben würden, dass Jesus derjenige ist, der uns durchhalten lässt? Es ist unglaublich, dass Paulus so viel Glauben hatte. Er glaubte nämlich, dass die Gemeinde Jesus gehört. Was würde passieren, wenn jeder einzelne Leiter in der Gemeinde heute so viel Glauben hätte? Was würde passieren? Kein Leiter müsste jemals andere Menschen manipulieren, damit sie ein heiliges Leben führen. Paulus hat ihr Verhalten korrigiert, aber er hat sie nicht manipuliert. Gefährlich sind Leiter, die die Menschen wirklich lieben und wollen, dass sie richtig leben, die aber nicht glauben, dass es Jesus ist, der sie dazu bringt, festzustehen. Sie glauben mehr an das Gesetz und an den alten als an den neuen Bund. Auf diese Weise werden Menschen geistlich missbraucht. Deshalb werden so viele Menschen so verletzt und verlassen die Gemeinde. Paulus sagte, ich glaube, dass er euch stark halten wird. Schau, was er danach sagt. Und macht euren Charakter reif, damit ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus als unschuldig befunden werdet. Leute, das muss jeden religiösen Menschen durcheinander bringen. Ich sage auch warum. Weil Paulus dies nicht an Menschen schrieb, die einen guten Lebenswandel führten. Nein, nein, nein, nein. Er schrieb es an Menschen, die in schrecklicher Sünde lebten. Wie kannst du Menschen, die in einer solchen Sünde leben, sagen, dass sie am Ende ihres Lebens unschuldig sein werden? Das erfordert viel Glauben. Paulus sagt also, dass ihr stark sein werdet bis ans Ende. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt. Paulus glaubte daran, dass es Jesus ist, der den Charakter reif macht, dass es Jesus ist, der die tatsächliche Rechtfertigung und Heiligkeit bringt. Dann sagt er, am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Immer wenn die Bibel vom Tag des Herrn Jesus Christus spricht, geht es um das Kommen Jesu Christi. Es ist unglaublich. Sie warteten auf die Ankunft Jesu. Ihr Leben war verkorkst und Paulus glaubte trotzdem, dass sie unschuldig sein würden, wenn Jesus wiederkommt. Wie kannst du unschuldig sein, wenn du in Sünde lebst, wie sie es taten? Hat Paulus nicht an die Korinther geschrieben, dass sie eine neue Schöpfung in Christus Jesus sind? Schrieb Paulus nicht an die Korinther, dass Jesus zur Sünde geworden ist, damit sie nun die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden können? Paulus hatte mehr Glauben an das Gute, das Jesus getan hat, als an das Schlechte, das die Menschen taten. Dieses Vertrauen in Jesus müssen wir haben für uns selbst und auch für die Menschen, die wir leiten. Weißt du, was ich gelernt habe? Je mehr man versucht, die Menschen durch Gesetze und Gesetzlichkeit zu manipulieren, damit sie ein heiliges Leben führen, desto weniger führen sie ein heiliges Leben. Das bringt nur Pharisäer hervor. Aber der wahre Glaube an das Werk Jesu Christi setzt uns zur wahren Heiligkeit frei. Paulus hatte diesen starken Glauben nicht an die Menschen, sondern an Jesus. Er sagte nicht, ich glaube, dass ihr am Ende stark sein werdet. Er sagte, ich glaube, dass er euch stark halten wird. Sein Glaube lag also in Jesus, der das gute Werk in ihnen begonnen hat. Auch dein Glaube muss an das Werk von Jesus Christus sein. Denn es ist dein Glaube an Jesus, der dich stark hält, nicht der Glaube an dich selbst. Denk darüber nach. Morgen machen wir weiter.